Gehen wir wenigstens auf die Treppe hinaus. Nastassja, leuchte uns!« »Ich schwöre Ihnen«, fuhr er flüsternd fort, als sie schon auf der Treppe waren, »dass er vorhin beinahe mich und den Arzt verprügelt hätte. Verstehen Sie? Selbst den Arzt. Und der gab nach, um ihn nicht zu reizen, und ging fort. Ich blieb unten, um auf ihn aufzupassen. Er aber kleidete sich inzwischen an und entschlüpfte mir. Er wird sich auch jetzt wieder davon machen, wenn Sie ihn reizen werden. Und jetzt ist es Nacht, und er könnte sich etwas antun.« »Ach, was Sie sagen!« »Und Avdotja Romanowna kann auch nicht ohne Sie allein in diesen möblierten Zimmern bleiben. Denken Sie nach, wo Sie abgestiegen sind. Dieser Schuft Pjotr Petrowitsch hätte Ihnen doch eine bessere Wohnung. Übrigens, wissen Sie, ich bin ein wenig beschwipst und habe darum auf ihn geschimpft. Beachten Sie es nicht.« »Ich gehe zu seiner Wirtin«, bestand Pulcheria Alexandrowna auf ihrer Absicht. »Ich werde Sie bitten, anflehen, mir und Dunja einen Winkel für diese Nacht zu überlassen. Ich kann ihn so nicht verlassen. Ich kann nicht.« Während sie so sprachen, standen sie auf dem Treppenabsatz vor der Wohnungstür der Wirtin. Nastassja leuchtete ihnen von den oberen Stufen. Rasumichin war ungewöhnlich erregt. Vor einer halben Stunde noch, als er Raskolnikow nach Hause begleitete, war er wohl übermäßig geschwätzig gewesen und hatte das auch selbst gewusst, war aber sonst völlig munter und ganz frisch, ungeachtet des fürchterlichen Quantums, das er an diesem Abend schon getrunken hatte. Jetzt aber glich sein Zustand fast einer Art Ekstase, und der ganze Wein schien ihm auf einmal mit doppelter Macht zu Kopf gestiegen zu sein. Er stand vor den beiden Damen, hatte sie beide an den Händen gefasst, redete auf sie ein, machte ihnen mit erstaunlicher Offenheit Vorhaltungen und presste, wahrscheinlich um sie besser zu überzeugen, bei jedem Wort wie mit Schraubstöcken ihre Hände, so dass ihnen fast die Tränen kamen. Avdotja Romanowna schien er mit den Augen verschlingen zu wollen, ohne sich dabei groß zu genieren. Vor Schmerz versuchten sie, ihre Hände immer wieder aus seinen starken Riesenfäusten zu befreien, aber er bemerkte den Grund nicht und hielt beide nur noch stärker fest. Wenn sie ihm in diesem Augenblick befohlen hätten, sich ihnen zuliebe von der Treppe kopfüber hinabzustürzen, er hätte es getan, ohne sich zu besinnen und ohne zu zögern. Pulcheria Alexandrowna fühlte zwar trotz aller Angst um ihren Rodja, dass der junge Mann sehr exzentrisch war und schon gar zu schmerzhaft ihre Hand drückte, aber da sie in ihm doch ein Stück Vorsehung sah, so wollte sie alle diese exzentrischen Einzelheiten nicht weiter beachten.